Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. Ein Uhr, die Nachrichten. SPD-Chef Klingbeil hat die Bereitschaft zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren bekräftigt. Man dürfe nicht einfach zusehen, wenn eine offensichtlich rechtsextreme und verfassungsfeindliche Partei versuche, die Demokratie zu zerstören und mit Menschenverachtung Politik zu machen, sagte der Vizekanzler den Funke Medien. Für Demokraten sei es deswegen eine Verpflichtung, ein Verbot ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Ob ein solcher Schritt Erfolg haben könne, müsse die Auswertung der Verfassungsschutzerkenntnisse zeigen. Beim Koalitionspartner Union wird ein AfD-Verbotsverfahren bisher eher skeptisch gesehen. Kritisch äußerte sich Klingbeil zu Bundestagspräsidentin Klöckner. Er habe die CDU-Politikerin zwar mitgewählt, sei nun aber über manches irritiert. Klöckner hatte kürzlich das rechte Portal News mit der linken Zeitung Taz verglichen. Klingbeil führte aus, er könne sich nicht vorstellen, dass ein Wolfgang Schäuble beide in einen Topf geworfen hätte. Das Deutsche Kinderhilfswerk bekräftigt die aktuelle Kritik an der Computerspielplattform Roblox. Roblox weise im Vergleich zu ähnlichen Plattformen nur ein schwaches Risikomanagement und unzureichende Vorsorgemaßnahmen auf, sagte der Referent für Medien- und Digitalpolitik Martin Fischer dem Deutschlandfunk. Risiken ergeben sich beispielsweise aufgrund der kaum eingeschränkten und unmoderierten Kontaktmöglichkeiten unter den Nutzern, nicht altersgerechter Inhalte und einer überbordenden Monetarisierung. Auf Roblox können Spiele selbst erstellt, aber auch die anderer gespielt werden. Hinzu kommen Kommunikationskanäle. Die Kritik an Computerspielplattformen wird lauter, weil sie auch von Pädokriminellen genutzt werden. In den USA drohen Roblox zahlreiche Klagen von Missbrauchsopfern. Sozialverbände haben die Idee eines verpflichtenden sozialen Jahres für Rentner kritisiert. Der Vorsitzende des Seniorenverbandes Öffentlicher Dienst Baden-Württemberg, Lautensack, bezeichnete sie als dümmlich. In seinem Bundesland würden bereits weit mehr als ein Drittel der Senioren ehrenamtlich tätig sein, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ähnlich äußerte sich der VdK. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratscher, hatte ein mögliches Pflichtjahr für Senioren angeregt. Die ältere Generation müsse sich gesellschaftlich stärker einbringen, meinte er. In den Niederlanden hat Außenminister Feldkamp seinen Rücktritt angekündigt. Hintergrund ist die Uneinigkeit der Regierung in Den Haag hinsichtlich weiterer Maßnahmen gegen Israel wegen dessen Vorgehens gegen die Palästinenser. Er sei nicht mehr in der Lage, bedeutsame zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, um Druck auf Israel auszuüben, sagte Feldkamp. Zuvor hatten die Vereinten Nationen für Gaza-Stadt offiziell eine Hungersnot erklärt. Die niederländische Regierung ist nach dem Bruch mit der rechtspopulistischen Partei PVV nur noch geschäftsführend im Amt. Neuwahlen finden Ende Oktober statt. Die Grünen in Nordrhein-Westfalen wollen die Tradition der Badeschiffe am Rhein neu beleben. Das sei Teil eines Landesvorstandsbeschlusses, berichtete der Kölner Stadtanzeiger. Baden in Städten solle wieder niedrigschwellig, sicher und attraktiv möglich werden. Badeschiffe auf dem Rhein seien schwimmende Badestellen mit Wasserfiltern und Infrastruktur mitten in der Stadt. Landesparteichef Achtermeier sagte, die Klimakrise sei Realität. Menschen in den Städten bräuchten neben Zugang zu kostenlosem Trinkwasser die Möglichkeit, sich abzukühlen. In Köln zum Beispiel hatte es Ende des 19. Jahrhunderts bis zu 10 Badeschiffe gegeben, die den Menschen das sichere Schwimmen in einem mit Flusswasser gefüllten Käfig ermöglichten. Auch die Stadt Koblenz erwägt ein Badeschiff am Rhein. In Berlin gibt es bereits seit über 20 Jahren eines an der Spree. Mehrere Städte hatten zuletzt Badeverbote für den Rhein erlassen. Auslöser war eine Serie tödlicher Unfälle. Bayern München hat das Auftaktspiel zur neuen Saison der Fußball-Bundesliga gegenüber RB Leipzig mit 6:0 gewonnen.

Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 2 Uhr, die Nachrichten. SPD-Chef Klingbeil hat die Bereitschaft zu einem möglichen AfD-Verbotsverfahren bekräftigt. Man dürfe nicht einfach zusehen, wenn eine offensichtlich rechtsextreme und verfassungsfeindliche Partei versuche, die Demokratie zu zerstören und mit Menschenverachtung Politik zu machen, sagte der Vizekanzler den Funke Medien. Für Demokraten sei es deswegen eine Verpflichtung, ein Verbot ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Ob ein solcher Schritt Erfolg haben könne, müsse die Auswertung der Verfassungsschutzerkenntnisse zeigen. Beim Koalitionspartner Union wird ein AfD-Verbotsverfahren bisher eher skeptisch gesehen. Klingbeil äußerte sich kritisch zu Bundestagspräsidentin Klöckner. Er habe die CDU-Politikerin zwar mitgewählt, sei nun aber über manches irritiert. Klöckner hatte kürzlich das rechte Portal News mit der linken Zeitung Taz verglichen. Klingbeil führte aus, er könne sich nicht vorstellen, dass ein Wolfgang Schäuble beide in einen Topf geworfen hätte. Vor dem Hintergrund des Falls der Rechtsextremistin Liebig drängt die Union auf eine Reform des Selbstbestimmungsgesetzes der Vorgängerregierung. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann sagte dem Stern, er halte Änderungen für unausweichlich. Der Fall Liebig sei ein abschreckendes Beispiel dafür, dass das Selbstbestimmungsgesetz so nicht bleiben könne. Der Schutz von Transpersonen sei wichtig, aber dieses Gesetz öffne dem Missbrauch beim Geschlechtswechsel Tür und Tor. Fraktionsvize Krings, zuständig für Justiz, bekräftigte die Aussagen. Ähnlich hatten sich auch andere CDU- und CS-Politiker geäußert. Die rechtspolitische Sprecherin der SPD, Wegge, erklärte der Bild, eine Evaluation des Gesetzes sei ohnehin im Koalitionsvertrag vereinbart. Aus Sicht der SPD bleibe es bei 2026. Die Rechtsextremistin Liebig ist 2023, damals noch als Mann, zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Nun soll sie ihre Strafe in einem Frauengefängnis verbüßen. In Medienberichten wird ihr vorgeworfen, sie wolle mit der Änderung ihres Geschlechtseintrags bloß das Selbstbestimmungsgesetz lächerlich machen. In den USA hat Präsident Trump nun auch Chicago und New York mit einem Eingreifen des Bundes gedroht. Vor Journalisten im Weißen Haus sagte der Republikaner, er denke, Chicago werde unser nächstes Ziel sein. In der von Demokraten geführten Stadt herrsche Chaos. Die Einwohner würden nach Hilfe rufen, behauptete Trump. Später fügte er hinzu, anschließend werde man New York, Zitat, helfen. Trump gibt an, sein Vorgehen diene dem Kampf gegen ausufernde Kriminalität. Nach Washington hat er bereits Soldaten der Nationalgarde und Bundesbeamte entsandt. An die demokratische Bürgermeisterin der Hauptstadt Bowser gewandt, meinte Trump, sie solle die Lage besser in den Griff bekommen, andernfalls werde sie nicht mehr lange im Amt sein. Zuvor hatte das Pentagon die Soldaten in Washington angewiesen, Schusswaffen zu tragen. Für Bedrohungen gibt es jedoch keine offenkundigen Anzeichen. Das Deutsche Kinderhilfswerk bekräftigt die aktuelle Kritik an der Computerspielplattform Roblox. Roblox weise im Vergleich zu ähnlichen Plattformen nur ein schwaches Risikomanagement und unzureichende Vorsorgemaßnahmen auf, sagte der Referent für Medien- und Digitalpolitik Martin Fischer dem Deutschlandfunk. Risiken ergeben sich beispielsweise aufgrund der kaum eingeschränkten und unmoderierten Kontaktmöglichkeiten unter den Nutzern, nicht altersgerechter Inhalte und einer überbordenden Monetarisierung. Auf Roblox können Spiele selbst erstellt, aber auch die anderer gespielt werden. Hinzu kommen Kommunikationskanäle. Auch viele jüngere Kinder sind auf Roblox aktiv. Die Altersempfehlung der freiwilligen Selbstkontrolle ist 16 Jahre. Die Kritik an Computerspielplattformen wird lauter, weil sie auch von Pädokriminellen genutzt werden. In den USA drohen etwa Roblox zahlreiche Klagen von Missbrauchsopfern. Bayern München hat das Auftaktspiel zur neuen Saison der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig mit 6:0 gewonnen.